Auch über eingetretene oder erwartete Veränderungen im Verbraucherinnenverhalten müssten die Unternehmen berichten. Etwa, ob Schokolade, die Palmöl enthält, boykottiert werden könnte. Zugleich, und vielleicht noch wichtiger, wären die Firmen gezwungen, ihre Wirkungen auf Biodiversität und Ökosysteme zu analysieren und offenzulegen. Und zwar nicht nur für ihren eigenen Betrieb, sondern entlang der gesamten Wertschöpfungskette, sowohl nach oben, in Richtung Zulieferer und ProduzentInnen, als auch nach unten, in Richtung VerbraucherInnen. Die Unternehmen müssten Auskunft darüber erteilen, welche Folgen die Produktion ihrer Güter mit sich brächten. Sie hätten dann zu zeigen, ob Soja, das über Futtermittel in einem Schweinewürstchen steckt, zur Entwaldung in Brasilien führt. Oder ob die Verpackung für das Würstchen aus Verbundstoffen besteht, die sich nicht oder nicht gut wiederverwerten und recyceln lassen. Das wäre ein wahrer Paradigmenwechsel gegenüber dem jetzigen System, bei dem die Wirtschaft überwiegend auf Gewinne gepolt ist und bisher kaum unter Rechtfertigungszwang steht. Hier könnten die europäischen Länder mit gutem Beispiel vorangehen. Denn diese Art der Berichterstattung hätte idealerweise auf Dauer einen naturerhaltenden und fördernden Effekt und sollte am besten weltweit Anwendung finden, damit sich keine Konkurrenz durch Naturdumping etabliert, wenn einige Firmen an solche Vorgaben gebunden sind, andere aber nicht. Doch auch wenn sich so ein Berichtssystem nicht von heute auf morgen global einführen lässt, ein Anfang in der EU wäre gemacht. Und auch auf internationaler Ebene gibt es erste Bewegungen. So hat das International Sustainability Standards Board bereits einen Standard für die Berichterstattung zum Klima vorgestellt. Ähnliches wird jetzt zum Thema Biodiversität und Ökosysteme diskutiert und vorbereitet. Dadurch änderte sich der Blick. Das Thema Biodiversität erhielte einen anderen Stellenwert, wäre stärker im Fokus und damit gewissermaßen in aller Munde.